Diese Aktionen brachten einige Menschen zum Nachdenken. Und ein Mieter organisierte von sich aus eine Mieterversammlung. Wir müssen raus. Das ist ziemlich sicher anzunehmen. Ich sehe mit Entsetzen den Tag kommen, wo ich von da weg muss. Hier bin ich jeden Stein gewohnt, hier bin ich alles gewohnt. Und ich weiß nicht, ob das im Sinne des Gesetzgebers liegt, beziehungsweise ob das im Sinne der sozialen Gemeinde Wien liegen kann, dass man uns von da plötzlich wegschickt. Wir können uns noch jetzt auf die Füße stellen und wehren, solange es an der Zeit ist. Wenn einmal der Gemeinderat den Beschluss gefasst hat, das Haus muss weg, dann sind wir erledigt. Ich bin überhaupt in Zweifel, ob das das große Projekt ist, der Innenraum. Ich habe andere Sachen gehört. Ich höre von der Verbreiterung der Mühlgasse. Ja, das habe ich auch gehört. Naja, also was ist wahr? Geht es um den Raum im Hof, um grüne Bäume, um Spielplätze oder geht es um die Verbreiterung der Mühlgasse? Ja, aber schon vom Parkplatz. Ich auch gehört. Um Parkplatz. Autoparkplatz, das ist auch schon gefallen. Warum soll der Trakt nicht hineingeplant sein in eine Grünanlage? Andere Schlösser haben ja auch eine Grünanlage um sich und werden zugebaut. Und warum soll da nicht der Hintertrakt, von dem ich schon einmal gesagt habe, warum Hintertrakt, warum nicht Gartentrakt? Ich glaube, man kann überhaupt keine Initiative ergreifen, wenn man nicht genau weiß, wird abgerissen, was wird abgerissen, wann. Das ist doch eigentlich ein Herumgerede. Man müsste einen Verantwortlichen zu einem solchen Gespräch einladen, sei es von der Bezirksvertretung oder von der Gemeinde oder von der Baupolizei, ich weiß nicht. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschlossen, bald eine große Versammlung für alle Planquadrat-Bewohner zu organisieren. Als der erste Planquadrat-Film ausgestrahlt wurde, immerhin im Hauptabendprogramm, war das Interesse der Bevölkerung groß. Im Rathaus und im ORF aber war man, nun ja, enttäuscht. Denn anstatt den Menschen die schöne Gartenhof-Idee schmackhaft zu machen, hatten die Filmer etwas in Gang gesetzt, was mit den ursprünglichen Plänen der Gemeinde wenig zu tun hatte. Ungewöhnlich war schon, dass in dem Film nur die Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort kamen, aber weder Hausbesitzer noch Rathausbeamte. War denn das objektiv? Aufwiegler nannte man im Rathaus die Filmemacher. Doch immerhin, bei einer Vorführung des Films im Rathaus entdeckten die Beamten, dass zwei der Grundstücke, die durch einen Zaun getrennt waren, doch der Gemeinde gehörten. Der Zaun wurde abgerissen. Etwas begann sich zu verändern. Ein paar Architekturstudenten schlossen sich dem Planquadrat-Team an, um hier ein Praktikum zu machen. Als erstes organisierten sie die Rodung dieser 600 Quadratmeter. 50 Kinder aus dem Wohnblock mit ihren Eltern machten mit. Doch nicht alle Mieter konnten sich für einen gemeinsamen Hof begeistern. Einige fürchteten, dass es vor ihren Fenstern genauso wild zugehen könnte wie vorne im Park. Sie wollten ihre Ruhe und Platz für ihre Autos. Unter den Voraussetzungen, wie es jetzt ist, ist ja das völlig uninteressant. Dass wir den Unfrieden haben im Haus, den sie von dort darüber bringen. Jedenfalls sehr unsoziale Einstellungen, die man da hört. Schauen Sie, wir haben unsere Autos hier stehen, wir müssen da aus- und einfahren. Die Leute sind gefährdet. Bitte, wo gehen die Leute? Wo gehen die Leute hier raus? Durch unser Haus. Und bitte, wer genehmigt das? Wer genehmigt das? Wer hat uns gefragt, ob wir durchaus sein wollen? Andere blieben weiter ängstlich. Das Planquadrat-Team verteilte schriftliche Informationen an die Menschen, doch manche wollten sie nicht einmal nehmen, so sehr fürchteten sie sich aufzufallen, vielleicht mit der Obrigkeit zusammenzustoßen, Probleme zu bekommen. Na, warum soll ich mich interessieren? Ich habe keinen Grund dazu. Nein, da möchte ich mich drüber nicht äußern. Das sind dann Leute, die was sagen, ja, die hat gesagt ja und das ist immer, nur sie wissen immer für und wieder. Wann dann ein öffentlicher Park, wann dann Bäume, Sträucher, Steingarten, Alpinum, egal was ist, alles in Ordnung. Besitzergemeinde Wien, Pflegegemeinde Wien. Und natürlich auch öffentliche Beaufsichtigung und so weiter, damit es alles in Ordnung, damit doch irgendwie die Obrigkeit ja doch die schützende Hand drüber hält. Bei einer öffentlichen Diskussion, die im Fernsehen übertragen wurde, drängten sich die Gegner des Gartenhofs lautstark in den Vordergrund. Im Rathaus war man unzufrieden und die Fernsehdirektoren meinten, das Filmteam sollte nur berichten und sich nicht einmischen. Doch das Team gab nicht auf. Es verteilte nicht nur Informationen an die Bewohner, sondern auch Fragebögen, in die die Bewohner und Bewohnerinnen ihre Wünsche eintragen sollten. Was war eigentlich das Hindernis für die Idee eines gemeinsamen Gartenhofs? Vielleicht würden die Menschen diesen Bereich erst dann als ihren eigenen ansehen, wenn er von der Außenwelt ein wenig abgeschirmt wäre. Das Filmteam beauftragte die Bühnenwerkstatt des ORF, ein rosa Tor anzufertigen. Über Nacht wurde es beim Eingang Margaretenstraße aufgestellt und überraschte am Morgen die Bewohner der Umgebung. Ein Mikrofon stand davor, in das man seine Meinung zu dem Tor sagen konnte. Machen Sie dieses Tor fix, damit man abends absperren kann. Dass man hier ein Tor anbringt, ist die beste Idee vom Planquadrat. Schade, dass die Gemeinde Wien so etwas nicht eingefallen ist. Ein Tor also, das man über Nacht versperren konnte. Das würde ein Gefühl der Sicherheit geben und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit. Der Wunsch nach einem Tor wurde direkt dem Rathaus übermittelt. Doch es sollte noch 3 Jahre dauern, bis dieser Wunsch auch erfüllt wurde. Doch vielleicht die wichtigste Aktion war das Planquadratspiel. Architekturstudenten entwarfen ein Brettspiel, auf dem die Häuser und Höfe des Planquadrats maßstabgetreu abgebildet waren. Dazu gab es über 100 Spielmarken mit Darstellungen verschiedener Tätigkeiten, die im Planquadrat möglich sein sollten. Jeder Haushalt bekam 2 Spiele, eines zum Behalten. Auf das zweite sollten die Bewohner und Bewohnerinnen die Spielmarken nach ihren Wünschen aufkleben und es dann abgeben. So sollte ein gemeinsamer Plan für die Gestaltung des Planquadrats entstehen. Mehr als die Hälfte der Bewohner beteiligte sich an dieser Planung. Anhand des Planquadratspiels begannen die Menschen miteinander über ihre Wünsche zu sprechen. Das habe ich auch schon, Herrn Fulter, gesagt, man darf nicht egoistisch denken. Da rennen die Kinder immer. Da muss man dann eben so ein bisschen rein. Nein, das kann man nicht. Da wäre der beste Platz. Kein Obstgarten. Doch noch eine Aktion war notwendig, um die Gemeinde Wien, aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner davon zu überzeugen, dass der Abbruch der Mühlgassenhäuser nicht notwendig war. Wieder waren die Bühnenbildner des ORF gefragt. Sie richteten eine leerstehende Wohnung äußerlich so her, wie man sich ein renoviertes Heim vorstellen konnte. Das war natürlich nur eine Kulisse. Doch gleichzeitig besorgte das Team Preislisten und Kostenvoranschläge, und die Berechnungen ergaben, dass eine Sanierung der alten Häuser weniger kosten würde, als neue zu bauen, und die Mieten in den sanierten Häusern billiger als in Neubauten sein könnten. Das Ergebnis wurde in einer Ausstellung präsentiert. So schaut's aus in einem renovierten Haus. 3000 Wienerinnen und Wiener besuchten die Ausstellung und auch die Gemeindevertreter mussten die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen. In einer Pressekonferenz versprach der Vizebürgermeister, dass der Gartenhof errichtet und die Mühlgassenhäuser saniert werden würden. Das war knapp 2 Jahre nach Beginn der Initiative. Machen wir wieder einmal eine Pause und sehen uns die Fotostrecke über die verschiedenen Aktionen an, die die Bewohner dazu gebracht hatten, selbst für ihre Anliegen tätig zu werden.